Und dann bist du zu einer Pflegefamilie gekommen. Ja, also Pflegefamilie sage ich das nicht immer, weil das ist ja die Verwandte von meinem Vater. Also es gehört zu unserer Familie und weil die keine Kinder haben, deswegen haben die mich dann halt nicht nur aufgenommen, sondern tatsächlich adaptiert als legale Tochter von von den Tante und Onkel von meinem Vater. Und das war wirklich schön, freue ich mich auch darüber, das sage ich auch immer wieder, bedanke ich sie auch immer wieder bis jetzt. Ohne sie bin ich jetzt nicht, wo ich jetzt bin. Und von meinen Eltern werden die wahrscheinlich auch meine Ausbildung als Krankenschwester niemals finanzieren können. Ja, und wie hat sich dein Leben dort gestaltet? Da warst du Einzelkind. Okay, das war ein Wechsel. Richtig, ich war ein Einzelkind, das war so schön und ich kriege dann halt leckere Essen, Schokolade, Schmuck habe ich dann bekommen, schöne Klamotten und schöne Schuhe und das war sehr schön. Ich war wirklich, ich habe das genossen und meine Geschwister, die waren auch natürlich ein bisschen neidisch, sage ich mal so, weil die kennen das gar nicht mit schönen Klamotten. Jeden Tag wird Neues angezogen und dann habe ich dann auch Ohrringe bekommen und hat meine Schwester gesagt, schön, kann ich das anfassen? Das war richtig schön. Bei uns ist das so, es gab immer Reiskoffee. Als Kind schon und meine adoptiven Mutter oder sage ich immer Mutter, hat sie mir immer dieses Schokoladegetränk gekauft. Und ich habe das immer so gemacht, dass ich dann ein oder zweimal immer irgendwas an der Seite gelegt, versteckt. Und dann habe ich immer mit meinem Geschwister geteilt und die haben sich so sehr gefreut, weil natürlich der Geschmack ist anders als Reiskoffee. Ja. Okay, Rice Coffee, das ist wahrscheinlich gerösteter Reis, ne? Und Richtig. daraus dann Kaffee gemacht. Genau. Okay. Lag dieser Wohlstand, den du dann genossen hast, daran, dass du keine Geschwister hattest oder dass deine, der Onkel oder Tante, dass die einfach wohlhabender waren als deine Eltern? Nee, es lag daran, dass meine Adoptiveltern, die haben mehr als was meine Eltern hat. Und weil der Onkel von meinem Vater, der hat damals in den USA gearbeitet, ich glaube über 30 Jahre, dadurch bekam er dann halt im Ruhestand Rente. Von daher eine monatliche Rente, wenn ich das vergleiche, so sage ich mal so, wenn ich daran erinnern kann, 150 Euro im Monat, das ist schon eine ganze Menge Geld. Also die waren also schon Rentner, als du zu ihnen gekommen bist. Ja, mein Opa, ja, also der Onkel von meinem Vater, Ja, ja, der war schon Rentner. klar, das macht dann viel aus. Okay, und dann da bist du mit 4 gelandet. Ja, ich war so ungefähr 4. Ich kann noch erinnern, mit so einer kleinen Tasche und ein T-Shirt und einem Schlüpfer war ich hingegangen, begleitet von meinem Bruder und ich soll da nur einmal schlafen, aber dann sah ich schon das ganze Schokolade, wie gesagt, was ich niemals von meinen Eltern bekommen habe. Und ja, das war ein schönes Gefühl. Entweder die haben mich, wie nennt man das so, bestochen, heißt das, oder bestechen. Verwöhnt haben sie Verwöhnt, dich. ja, Bestechen ist ein bisschen viel also, vielleicht. okay, jetzt, verwöhnt. Ja, weil als ich da ankam, sah ich schon die ganzen schönen Sachen, was man ein Kind natürlich nicht in einer großen Familie nicht bekommen kann. Und ja, das war schön, lecker und gemütlich, ein eigenes Zimmer, ein eigenes Bett, muss ich nicht auf dem Boden schlafen. Und wirklich, das war wirklich schön. Und als mein. Okay, warst du nicht einsam? Nee, war ich nicht einsam, weil das Haus von meinen Adoptiveltern oder meinem Onkel ist das nicht so weit von meinen Eltern. Dann konnte ich dann jeden Tag dahin laufen und ja, aber das Problem war, meine kleine Schwester, die hat damals schon gesagt, du bist nicht unser Geschwister, du gehst jetzt nach Hause, du gehört hier nicht. Und das hat mich ein bisschen wehgetan, als ich dann halt so ein Jahr danach, sag ich mal so, dann haben die dann immer gesagt, die kleine Geschwister, hau ab oder sowas oder geh nach Hause oder so. du bist nicht unsere Schwester. Und da war ich ein bisschen traurig. Aber einsam konnte ich das nicht direkt sagen, weil ich dann halt meine Eltern und meine Geschwister immer auch jeden Tag sehen kann. Hm. Oder die auch zu mir. Okay, ich meine, vielleicht, es ist ja wahrscheinlich, das Leben ist ja auch anders als hier in der Kälte. Wahrscheinlich spielt sich das Leben dort draußen ab, auf der Straße, ja. Oder? Oder sehe ich das falsch? Doch, also das ist so schön, wirklich, das kann ich auch sagen, meine Kindheit ist wirklich so schön, dass man halt draußen nicht so wie jetzt in Deutschland, die Kinder, die gehen hier gar nicht mehr raus, ohne das Handy. Ich habe so viele Freunde, Nachbarschaft, die Geschwister, die Freundinnen, wir sind immer öfter mal draußen gewesen, gespielt, getroffen und. Finde ich das eigentlich so schön. Schöne Kindheit. Und war das wirklich, also du hast gesagt, große Stadt, war das also wirklich alles Asphalt oder gab es da auch Grün? Es gab auch Grün, Bäume oder sowas. Mhm. Am meisten ist das, die Straße ist Asphalt und die Häuser ist gemischt. Es gab da auch schon Häuser, die richtig nur alles auf Beton sind. Oder es gab auch noch Häuser, die so ein kleines Häuschen, die man sagen kann, wie in einem Dorf. Aber wirklich, die Straße ist schon mit Autos und sowas, dass man halt mal aufpassen kann, wie man an der Straße spielt, weil die alle einfach so schnell fahren kann. Oder Tricycle, ich weiß ja gar nicht, ob du kennst, dieses Motorrad mit Anhänger, dann, dass man mitfahren kann. Okay. Genau, ja. So und das Motorradtaxi, ja, genau so. Und das ist jeden Tag wieder immer so laut an der Straße und ja. Okay, also hast du viel auf der Straße gespielt mit ja. den Nachbarskindern? Genau. Okay. Genau, ja, genau. Dann ist man nicht einsam. Ja. Okay. Und du bist dann zur Schule gegangen? Genau, ich war dann halt zur Schule gegangen, eine Grundschule bei uns auf den Philippinen ist das Grundschule von 1. Klasse bis 6. Klasse und dann gehst du halt eine weiterführende Schule, heißt das High School bei uns, das heißt 4 Jahre dann halt und dann war ich in College. Und da habe ich auch Möglichkeiten, als ich in eine weiterführende Schule gegangen bin, war ich in eine sogenannte, weiß ich nicht, wie man das ist eine exklusiv private Schule, nur fürs Mädchen und Nonne dabei. Weil meine Mutter hat mir damals gesagt, du bist so frech und da musst du dann mal gut erzogen werden. Okay. War ja, das eine katholische Schule? Das war eine katholische, genau so. Das war eine katholische Schule und das war nur alles Mädchen. Und ja, weil die Tante von meiner Mutter war eine Nonne. Und dann hat sie mir damals gesagt, dieses Mädchen, die ist mit so frech und, ne? Und genau. Und ja, und da war ich auch da 4 Jahre lang. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, ich möchte irgendwann mal wirklich, das habe ich auch geträumt. Und was heißt geträumt? Sondern ich habe damals zu meinem Opa gesagt, ich möchte ganz gerne auch Nonne werden. Und dann sagte mein Opa damals, nee, du kannst ja nicht Nonne werden, weil du bist so frech und du kriegst kein Geld. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, dann werde ich Polizistin oder Lehrerin werden. Und dann sagte meine Mutter, nee, dann lieber eine Krankenschwester werden, dann kannst du auch in den USA arbeiten. Ja, so, da ist die Krankenschwesterberuf entstanden. Weil meine Mutter das gesagt hat. Und bei uns auf den Philippinen müssen wir gehorsam sein. Und das habe ich auch getan. Okay, was die Mutter vorschlägt, das zählt. Genau. Und meine richtige Mutter damals natürlich sagte sie, du kannst machen, was du willst. Die ist lockerer als meine Adoptivmutter oder meine Mutter. Zweiter Mutter, sage ich. Meine richtige Mutter ist erste Mutter. Aber die sind beide meine Mutter, genau. Okay, also würdest du sagen, die Frauen haben eine größere Rolle in deinem Leben gespielt, in der Richtung, die dein Leben genommen hat? Oder? Wie meinst du das, dass das... Weil du hast zwei Mütter, ne? Jetzt. Und dann Nonnen, also das sind sehr viele Frauen als Vorbilder. Nee, das kann man nicht nennen, weil ich habe auch eine gute Beziehung mit meinem Vater und bis jetzt auch mit meinem Bruder. Also ich habe eine enge Bindung mit meinem Bruder, sage ich mal so. Und nee, eigentlich nicht. Also ich weiß es nicht, warum komme ich damals mit der Nonne zu werden? Keine Ahnung, aber nee, also gleichberechtigt. Also meine Mutter, beide Mütter und meine beide Vater habe ich eine gute Beziehung, sage ich mal so. Also da habe ich, nö, eigentlich nicht. Und beide, würdest du sagen, haben zu deinem Leben beigetragen, oder würdest du eine Seite besonders erwähnen? Also, jein. Also sage ich mal so, es gibt auch, warum, deshalb, wieso habe ich damals diese Krankenschwester Ausbildung, wie soll ich das sagen? Es gab einen Grund, warum muss ich damals Krankenschwester werden. Meine Mutter hat damals so viele, weiß ich nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich versuche jetzt irgendwie dran zu denken. Ja, beide hat doch schon, ich muss jetzt irgendwie erst überlegen, ja, beide hat das schon, die spielen eine große Rolle in meinem Leben. Du Weil, wolltest irgendwas sagen? Sie hat zu viel was? meine Mutter hat damals, also meine Mutter, die hat ja so viele Schulden damals gemacht. Nicht die, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe damals gesehen, weil meine Mutter hat mir damals gesagt, ich muss ins Ausland. Deine leibliche Meine Mutter hat. leibliche Mutter, ich muss ins Ausland, weil ich komme nicht mit dem, wir kommen gar nicht mehr mit dem Geld klar. Wird immer weniger und im Verkauf wird immer weniger und das Geld wird immer knapper und. Und ich habe meine Mutter betrachtet, wie die war so kämpferisch. Kämpferisch ist genauso wie meine Mutter, die zweite Mutter, die war auch kämpferisch, weil die hat keine Arbeit. Als mein Opa, ich meine, der Ziehvater ist ja gestorben, die muss für mich von meiner Ausbildung kämpfen, auch Kredit aufgenommen. Und deswegen die beide habe ich als, ich habe die beide betrachtet, ich habe gesagt, ich muss was tun. Und diese beiden Frauen, die tun alles, um die Familie zu ernähren. Und von daher habe ich mir damals gesagt, du musst Krankenschwester werden, du musst irgendwas machen, damit du auch ins Ausland irgendwann mal auch landen kann, damit du auch deiner Familie auch helfen kann. Und von daher, meiner beiden Mütter hat ja richtig doch eine Rolle gespielt in meinem Leben. Ich habe den als kämpferische Frauen betrachtet und von daher habe ich mir damals gesagt, ich muss auch was machen. Genau wie meine beiden Geschwister, die Schwester von mir, die zwei, die waren auch so kämpferisch, um ein besseres Leben zu haben. Und von daher sehe ich das auch, dass halt alle Frauen, die drumherum bei mir, die spielen schon eine große Rolle in meinem Leben. Sehr schön. Toll. Meinst du, deine Brüder, die Männer, waren die weniger kämpferisch? Weniger, weil die haben, wenn ich mal sagen darf, die haben nicht so viel Traum. Die haben nicht so viele Traum im Leben. Es Und reicht Ambitionen. Ambitionen, genau, so ist das. Ambitionen im Leben, das reicht denen schon. Ach, ich bin hier, es gibt was zu essen, reicht uns das. Aber meine ältere Schwester, die war damals kämpferisch und ich kann noch erinnern, die war nur 4 Jahre in der Schule. Und die hat ja wie eine als zweite Mutter für uns gespielt. Die hat uns so viel gekümmert bis jetzt. Und sie hat alles gemacht, getan,